Herzlichen Glückwunsch. Du hast den richtigen Sender gefunden. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio 40764. Ich bin Pascal Kuschelken und heute ist der 19. November 2013. Ich begrüße alle recht herzlich zur Ausgabe Nummer 2. Ja, die Resonanz war durchweg sehr positiv, was ich so gehört habe und was mich für Zuschriften erreicht haben zur ersten Ausgabe des Radio 40764. Test scheint angekommen zu sein. Ich teste immer noch fröhlich weiter, wie ihr gehört habt, mit kleinen Jingles noch als Einspieler. Ja, kommt anscheinend ziemlich gut an. Live-Hörer haben wir gerade relativ wenig. Also die paar Zuhörer, die gerade mit dabei sind, begrüße ich alle recht herzlich zur Spätausgabe in Langenfeld. Und ja, ich habe mal ungefähr ausgewertet, Zuhörer waren ca. 60 Zuhörer von gestern. Hut ab, Respekt, das waren ganz schön viel. Mehr, wie ich gedacht habe und mehr, wie ich mir erhofft habe. Deswegen Ansporn für mich, ich mache weiter. Ich werde auch die Regelmäßigkeit ja mir mal ein bisschen aussuchen, wie ich die Zeit finde, weil das Ganze ist ja ein Privatprojekt von mir. Das kann ich nur machen, so wie ich Zeit habe. Und ich werde aber viel Zeit investieren, kann ich sagen, da etwas für euch zu bringen. Ein paar Zuschriften haben mich erreicht, die haben Probleme beim Hören des Radiostreams. Also was ist es genau? Ihr hört mich jetzt zwar gerade live und die Aufzeichnung jetzt hören, das Podcast, die hören mich jetzt nicht live, aber die Live-Zuhörer, die gucken einfach auf der Homepage 40764.de und es startet automatisch dieses Plugin von diesem MixLR. Wenn das nicht automatisch startet, einfach auf den Play-Button drücken, der da recht prominent so als kleiner grüner Punkt auf der Startseite zu sehen ist und schon könnt ihr mich live hören. Von mir muss nichts runtergeladen werden. Das heißt, euer Browser muss höchstwahrscheinlich ein Plugin bekommen, ein ActiveX-Plugin nachladen, wenn ihr einen Windows-Browser nutzt, also auf Windows arbeitet und mit Explorer unterwegs seid, müsst ihr höchstwahrscheinlich ein Plugin laden oder ActiveX installieren oder aktivieren. Dann könnt ihr mich auch live hören. Und eigentlich total simpel. Also wer mit Mac unterwegs ist, recht einfach, es klappt alles sofort. Ja, bedanke mich für die Zuhörer, die bis jetzt mit dabei sind. Das Ganze ist natürlich nicht rund um die Uhr live, das kann ich auch nicht leisten, das ist auch nicht Ziel des Ganzen. Im Grunde ist das Ganze nur ein Podcast, den ich aufnehme und dann euch zum Download bereithalte auf der Homepage. Könnt ihr euch immer die letzten Folgen anhören und auch die Folgen downloaden. Und ja, als kleines Schmankerl nebenher mache ich das Ganze auch noch live und nenne das auch noch Radio, also es ist ein Instant-Radio. Ich melde an, wann die Live-Zeiten sind, wann Sendungstermine sind und dann lege ich einfach los und ich kann natürlich nur berichten über das, was ich weiß, was ich höre, was man mir mitteilt. Also gebt mir Infos, was habt ihr für Informationen über und um Langenfeld, was möchtet ihr gerne veröffentlicht haben. Alles ist drin, von Geburtstagswünschen an Tante Hilde bis hin zur entlaufenen Katze. Gerne versuche ich darüber zu berichten und das an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Einfach Zuschriften an pascal@40764.de als E-Mail oder schreibt auf den Twitter-Account radio40764. Und ja, fangen wir doch einfach mal an mit den Nachrichten. Ja, das klappt natürlich super mit meinem Opener hier. Meine Jingle-Maschine kann natürlich nur funktionieren, wenn ich sie auch einschalte. Das ist zwingende Voraussetzung. Das heißt, wenn ich hier auf den Knopf drücke, müsst ihr jetzt was hören. Nachrichten. Aus und um Langenfeld. Nee, erstmal nur aus Langenfeld. Was ist so Aktuelles in Langenfeld? Was passiert gerade in Langenfeld? Ja, was ganz Banales habe ich auch gerade gelesen. Ist eigentlich gar nicht so lustig. In der Stadtgalerie bei uns in Langenfeld sind die ganzen, die Herrentoiletten, diesen alten Effekt sehe ich gerade. Hört sich zwar lustig an, aber nee, das gehört sich nicht. Da muss Abhilfe geschaffen werden von dem Vermieter oder von dem Eigentümer. Das geht nicht. Da muss was gemacht werden. Das ist aktuell. Was ist passiert gerade aktuell in Langenfeld? Wir haben jede Menge Bauvorhaben in Langenfeld. Ein Bauvorhaben ist fast abgeschlossen. Ihr könnt es sogar sehen in der Innenstadt. Und zwar das Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz steht schon fast, außer die Eisbahn. Das heißt, das Weihnachtsdorf für den Weihnachtsmarkt steht schon fast. Das haben die gestern Nachmittag angefangen aufzubauen. Da steht schon in großen Zügen. Eisbahn fehlt. Und Eröffnung ist am 30.11. öffnet das Weihnachtsdorf auch mit dem Weihnachtsmarkt, dazu aber gleich Veranstaltungstipps. Das könnt ihr gerade sehen. Also wer auf den Markt gehen will in den nächsten Wochen, bis zum neuen Jahr, nicht mehr auf dem Marktplatz. Der Markt wird rundherum wieder stattfinden. Also wundert euch nicht, wir haben wieder Weihnachten. Was haben wir noch am Bauvorhaben in Langenfeld? Wer Augen offen hält, wird es sehen am Berliner Platz. Das alte Möbelhaus Sass ist jetzt komplett weg, abgerissen. Und das alte Stadtcafé Jappes ist auch weg. Ein Stück Langenfelder Stadtgeschichte muss weichen. Einem neuen Wohnbauprojekt, was da schon ausgeschildert steht. Und da wird fleißig gearbeitet, fleißig gewerkelt. Die Baustelle ist auch schon fertig eingerichtet. Da wird jetzt zu Winterbeginn angefangen zu arbeiten. Und was haben wir noch so am Bauvorhaben, was noch aktuell ist? Es geht hoffentlich voran mit dem Parkplatz an der S-Bahn-Station. Da bin ich auch von betroffen, wenn ich mit der S-Bahn fahre, in die näher gelegenen Städte auch schon mal zum Arbeiten. Dann sind die Parkplätze natürlich alle voll. Davon sind viele betroffen und da soll Abhilfe geschaffen werden, dass nämlich ein neuer Parkplatz gebaut werden soll. Und zwar, wenn man an der S-Bahn vorbeifährt, an unserem, in Anführungsstrichen, Busbahnhof vorbeifährt, in Richtung Dena Gartencenter, jetzt fährt man auf das Umspannwerk der Deutschen Post, diese große Trafostation mit den Kabeln, drauf zu. Und daneben soll ein Parkplatz entstehen, weitere Parkplätze entstehen für die Pendler, Berufspendler, die darauf angewiesen sind, mit der Bahn zu fahren, damit da Abhilfe geschaffen wird durch die ganzen Falschparker, die da alles blockieren und da die ganzen Grünstreifen auch kaputt machen. Da soll demnächst ein Parkplatz entstehen. Das steht noch nicht ganz fest, aber da bewegt sich auf jeden Fall was. Und was sich auch bewegt, auf der Richarder Straße, da ist ja schon was länger eine Baustelle an der Ausfahrt zu den Stadtwerken. Und da, wer es noch nicht mitbekommen hatte, bewegt sich ja auch einiges, denn es gibt einen Bebauungsplan der Richarder Straße und in den Krisenausweis. Das heißt, da wird auch etwas passieren, da wird ein neuer Bebauungsplan veröffentlicht werden, was da neu hinkommen soll, also in dem Bereich alte Feuerwache. Da bewegt sich auch einiges. Wer da interessiert ist, was da so passiert, der achtet auf die Veranstaltungstipps, ist gleich im Anschluss. Und ja, was haben wir noch aktuelles in Langenfeld? Das ist nicht so aktuell, aber ich finde es persönlich auch relativ wichtig für die Langenfelder Bevölkerung, und zwar unsere junge Union Langenfeld, Federführend mit Sebastian Köpp, haben etwas ausgearbeitet. Das nennt sich "Wir fordern freies WLAN für Langenfeld". Hört sich jetzt ein bisschen obskur an für manche, die nicht immer dauernd online sind und immer mit dem Handy rumlaufen vom Gesicht. Ist aber trotzdem in der heutigen Zeit schon relativ wichtig, dass man auch als junge Stadt, wie wir es nun mal sind, Langenfeld, da auch unseren Bürgern was anbieten. Und da ist halt die Forderung der Jungen Union, warum nicht freies WLAN? Andere Städte kriegen das auch hin. Warum machen wir das nicht? Und zwar fordert die Junge Union ein freies WLAN für alle Bürger. Und die haben einen Antrag gestellt an den Haupt- und Finanzausschuss. Und damit möchte die Junge Union die Stadt Langenfeld beauftragen, ein stabiles, effizientes und vor allem kostenloses WLAN-Netz in der Langenfelder Innenstadt einrichten zu lassen. Also es geht um die Innenstadt. Und zwar, die Junge Union beschäftigt sich schon etwas länger damit und vertritt die Meinung, die Stadt könnte mit Hilfe der Stadtwerke ein eigenes Netz aufbauen oder es könnten auch externe Anbieter einen Hotspot einrichten oder die Gastronomie und Einzelhandel können sich auch beteiligen. Alles ist offen. Finde ich sehr lobenswert, diese Forderung, dass man die immer stellt und die immer zur Diskussion stellt. Das bringt uns nur nach vorne, auch wenn man nicht immer überall online sein muss, aber warum nicht auch die Möglichkeit geben, dass man mit seinem Smartphone überall erreichbar sein kann in der Innenstadt und da auch über Twitter etwas verbreiten kann und auch diesen Radiosender mal hören kann, online und unterwegs. Ja, das sind die aktuellen Themen gerade aus Langenfeld, die mir hier einfallen. Teilweise aus Zuschriften, die mich erreicht haben, als Aufforderung meines Facebook-Posts. Ich fordere auch alle dazu nochmal gerne auf, immer gerne Nachrichten an mich, über was ihr gerne berichten wollt, welche Termine Langenfeld so stattfinden, und kommen wir zu den Veranstaltungsterminen. Da bin ich auch darauf aufmerksam gemacht worden. In der letzten Sendung habe ich auch schon ein paar Veranstaltungstipps gegeben. Natürlich waren die nicht vollzählig, also es sind noch einige offen. Und natürlich hat man mir auch direkt gesagt, ja, du hast die Weihnachtsmarkt vergessen. Nein, den habe ich nicht vergessen. Ich habe den ja vor der Tür. Aber deswegen nochmal Veranstaltungstipps von meiner Seite in wohlgeordneter Reihenfolge, die da wären. Anstehen tun jetzt zum Beispiel am 21.11. steht an eine Veranstaltung bei der Stadt Langenfeld. Und zwar nennt sich das, wir haben einen Planungs- und was haben wir da für einen Planungs- und Umweltausschuss, der tagt am 21.11. um 18 Uhr im Sitzungssaal 187. Da kann man auch dran teilnehmen. Ist eine teilweise öffentliche Sitzung und auch ein nicht öffentlicher Teil, der stattfindet. Und in der öffentlichen Tagesordnung sind einige interessante Punkte mit dabei, auch einige, die ich eben aufgezählt habe. Und zwar, weil es ja auch um den Planungsausschuss geht, werden da Themen an die Bevölkerung auch weitergegeben, zum Beispiel zum Bebauungsplan, Parkplatzerweiterung, S-Bahnhof Langenfeld. Da wird es einiges geben, was da veröffentlicht wird. Bebauungsplan, Kronprinzstraße, Fabritiusstraße. Da gibt es auch einen Bebauungsplan, I99, der ausgewiesen ist, sehr interessant. Und auch Bebauungsplan, Richarder Straße in den Griesen, also viel, viel Bebauung ist da auf jeden Fall an dem Tag, was da veröffentlicht wird. Und es geht um eine mögliche Bebauung am Rathausparkplatz von der Anfrage der SPD-Fraktion. Ich bin mal gespannt. Das war ein nachträglicher Tagesordnungspunkt, der aufgenommen worden ist. Ob und wie der da behandelt wird an dem Tag während dieser Ausschusssitzung. Wer Lust und Zeit hat, 18 Uhr, Rathaus Langenfeld, Raum 187. Teilweise öffentliche Sitzung. Die Punkte sind alle öffentlich. Und wer dann am 22.11. Zeit und Lust hat und sich informieren möchte über unsere Zwangsabgabe. Langenfeld muss Geld abgeben, weil klar, wir sind da reich, wir haben ja keine Schulden, dann gelten wir ja gleich als reiche Stadt. Und wer reich ist, muss anderen auch was abgeben. Und dazu sind wir aufgefordert als Stadt Langenfeld. Wir müssen Geld abgeben in nicht unerheblichen Umfang. Das ist gar nicht mal so wenig, es sind einige Millionen, die wir da bezahlen müssen. Wie viel müssen wir bezahlen? An wen müssen wir bezahlen? Gut, Summe hat sich gerade halbiert. Aber da haben wir eine Veranstaltung, auch mal wieder von der Jungen Union, ja, die ist sehr aktiv in Langenfeld, am 22. und 23.11. in der Schoppengasse, um 10 Uhr bis 13 Uhr und 11 bis 14 Uhr, Freitag und Samstag, wird da informiert, wer Fragen hat zur Zwangsabgabe, wie hoch die ist, wofür die ist, warum wir die bezahlen müssen, wie man dagegen angehen kann. Immer gern ab in die Schoppengasse und fragt die Jungs und Mädels, die wissen Bescheid und klären euch mal auf, an wen wir das ganze Geld, unser sauer gespartes Geld abgeben müssen als Stadt Langenfeld. Dann haben wir auch noch am 23.11. die nächste Veranstaltung auch schon wieder, den Samstag. Da ist der Gänsemarkt. Ich glaube, den habe ich erwähnt. Der Gänsemarkt, der findet in Immichrad statt. Und zwar im Immichrader Platz vom Verein Aktion Immichrader Bürger. Der beginnt um 13 Uhr. Da ist der Immichrader Gänsemarkt. Man kann Lose kaufen und mit diesen Losen kann man etwas gewinnen. Und die Gewinne heißen Gänse. Also man muss Lose kaufen und dann bis 13 Uhr in die Lostrommel werfen. Bis 13 Uhr, ab 12 Uhr steht die da bereit. Zwischen 12 und 1 Uhr Los einwerfen. Und wenn man Glück hat, gewinnt man eine Gans. Und ja, guten Appetit sage ich nur. Wer das zubereiten kann, wird ein schönes Essen werden. Also Gänsemarkt, 23.11. im Immichrader Platz. Und ja, last but not least, 30.11. Ich greife weit vor, aber gut notieren, Weihnachtsmarkt. Und zwar zwei Stück. Wir haben einen Weihnachtsmarkt in Berghausen. Der findet am 30.11. statt. Und am 30.11. startet auch der Weihnachtsmarkt hier in Langenfeld. Nicht zu wechseln mit dem Weihnachtsdorf. Viele werfen das schon mal durcheinander. Der Weihnachtsmarkt in Langenfeld findet auch nur 2 Tage lang statt. Also der Weihnachtsmarkt, der auch veranstaltet wird von der Langenfelder CDU, der rund um den Marktplatz und an unserem Schauplatz stattfindet. Das ist ein Weihnachtsmarkt, der öffnet am 30.11. und geht nur bis zum 1.12. Und das Weihnachtsdorf wird auch eröffnet am 30.11. und der wird auch etwas länger gehen. Ich kann mich jetzt gar nicht genau daran erinnern, gelesen zu haben, wie lang das Weihnachtsdorf geöffnet hat, aber erfahrungsgemäß meistens so bis zum Jahresende oder ja, frühestens Weihnachten macht das Weihnachtsdorf auch zu. Das zu den Tipps, zu den Veranstaltungstipps, wo man hingehen kann und worauf man achten sollte. Und ja, mein Tipp der Woche überhaupt ist natürlich der Planungsausschuss in der Stadt Langenfeld. Wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal hingehen, wenn er auch davon betroffen ist, von den Bebauungsplänen. Ist immer interessant, sich anzuhören, was im Rat da so alles besprochen und veröffentlicht wird. Noch ein paar Tipps, Internetlinks. Und zwar gibt es www.kirche-langenfeld.de. Ist eine neue Internetseite von der evangelischen Kirchengemeinde aus Langenfeld. Da hat man einen Überblick über alle evangelischen Kirchen und die ganzen Veranstaltungen und die ganzen verantwortlichen Menschen dahinter. Welcher Pfarrer, welche Pfarrerin, wo, welchen Gottesdienst abhält. Schöne Seite, schön übersichtlich. Enthalten ist die Erlöserkirche, Johanneskirche, Lukaskirche, Martin-Luther-Kirche und die LVR-Klinikkirche sind da auch enthalten. So viel zu den Link-Tipps von dieser Woche. Und ja, zum Thema Verkehrsfunk habe ich leider nichts. Deswegen ja, kann ich da auch nicht allzu mehr zu sagen. Es gibt anscheinend keine allzu großen Verkehrsbeeinträchtigungen, außer das Übliche, was man nicht erwähnen muss. Zur Hauptarbeitszeit, Hauptstoßzeit meidet die Hart- und die Bergische Landstraße. Da ist Rudelwarten angesagt. So viel zum Verkehrsfunk. Ja, und zum Ende der, oh mein Gott, wir haben schon 18 Minuten um. Ich habe schon 18 Minuten dumm umgequatscht hier in Radio 4764. Zum Schluss habe ich noch etwas, wer keine Nachrichten hört, kein Fernsehen schaut, was wichtig ist vielleicht für uns Langenfelder. Das Wetter. Und zwar morgen am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt. Das ist die Vorhersage für Nordrhein-Westfalen für Mittwoch, den 20.11.2013. Örtlich scheint auch die Sonne. Es bleibt zunächst trocken und im Nachmittagsverlauf kommt vom Nordwesten neuer Regen auf, unter den sich vereinzelt Schneeflocken mischen können. Im Bergland fällt Schneeregen oder Schnee. Die Temperatur erreicht 3 bis 5 Grad, im höheren Bergland um 1 Grad. Der Wind weht zunehmend mäßig in Böen auf frisch bis stark und dreht auf Südwest. In der Nacht zum Sonntag ist es meist stark bewölkt und es fällt Regen, Schneeregen oder Schnee. Nach Osten und Norden zu ist die Niederschlagsneigung etwas geringer. Dort kann die Bewölkung auch mal etwas auflockern. Luft kühlt auf plus 2 bis minus 2 Grad, im Bergland bis minus 4 Grad ab. Streckenweise besteht Glättegefahr durch Schnee und Schneematsch, also bereitet euch vor, habt Winterreifen drauf, es wird kalt, der Winter kommt oder der ist schon da, kalt ist es schon und demnächst auch Schnee und Schneematsch und vor allem Glättegefahr. Bereitet euch vor, dass wir in Langenfeld nicht allzu viele Unfälle haben und ich bin gespannt, ob der Langenfelder Räumdienst unseres Betriebshofes auch soweit schon in den Puschen steht und darauf wartet, bis die erste Schneeflocke fällt. Ich bin auf frohe Hoffnung, die haben echt gut aufgerüstet, so wie ich das mitverfolgt habe diesen Sommer. Salz ist wohl ziemlich viel da und der Fuhrpark ist auch relativ gut im Schutz, so wie es aussieht. Also können wir wohl getrost in den Winter gehen. Wir sind bestens vorbereitet. Ja, ich danke fürs Zuhören. Das war Radio 40764. Ich bin Pascal Kuschilken. Es ist der 19. November 2013. Das war die Ausgabe Nummer 2. Und die nächste Ausgabe wird höchstwahrscheinlich erscheinen. Ich habe es veröffentlicht auf der Homepage am 21.11.2013. Auch wieder um 21.45 Uhr für die Nachtschwärmer. Schaltet gerne wieder ein. Vielleicht habe ich die eine oder andere Einsendung von jemandem noch erhalten, der mir Informationen geben kann, wie zum Beispiel die Gerüchteküche. Was passiert denn mit dem ehemaligen Haus Wagner, also jetzt Krügers oder auch ehemals Krügers? Was kommt als nächstes da rein? Wer hat Gerüchte für mich? Immer gern her damit. Ich werde veröffentlichen. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Pascal Kuschilken. Ciao.